Welche Bedeutung könnten diese Geschichten für uns haben, Vanessa? Existieren Götter, Engel, Feen, Geister, heilige Leute, Ahnen, Kami und Dralas wirklich? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Sie existieren wohl nicht als gänzlich eigenständige Wesen. Welche Form sie annehmen, ist eindeutig durch die jeweilige Kultur bestimmt. Aber sie sind auch nicht einfach subjektive Einbildungen, nicht bloß in unseren Köpfen. Was ich damit meine, wird hoffentlich im weiteren Verlauf klar werden, wenn wir die Natur der Erfahrung untersuchen und der Frage nachgehen, wie unsere sogenannte reale Welt zustande kommt. Es wird sich dann zeigen, dass wir dies auch von allem sagen können, was unserer Meinung nach in unserer Welt existiert. Von Bäumen, Steinen, Vögeln, unserem Hund Sergi, von Mama und mir. Nichts davon ist im Grunde von dir getrennt. Und nichts davon ist lediglich deine subjektive Imagination. Mit Dralas und dergleichen ist das nicht anders. Und weil wir nicht grundsätzlich von ihnen getrennt sind, können wir Kontakt zu ihnen aufnehmen und ihre Energie in unser Leben herüberziehen. Und weil sie nicht einfach nur in unserem Kopf sind, können sie uns Kraft geben und uns helfen. Bei den Völkern, von denen ich dir in diesem Brief erzählt habe, und darüber hinaus bei den meisten Naturvölkern der Erde, finden wir ein gemeinsames Thema. Die Welt ist lebendig, von lebendiger Energie, Mitgefühl und Bewusstsein durchdrungen. Und alles, was wir in unserer Welt sehen, hören und berühren, hat Teil an diesem mitfühlenden, lebendigen Bewusstsein. Wir können sagen, dass Naturvölker mit der Seele der Welt verbunden sind. Und damit ist nicht die Seele als ein besonderes Ding gemeint, das wir alle angeblich haben. Der irische Dichter Thomas Moore schreibt, dass die Seele kein Ding ist, sondern eine Qualität oder Dimension der Erfahrung unserer Selbst und des Lebens. Das ist eine Qualität, die in allem ist, wie der heilige Wind der Navajo. Ein Pulsieren, eine Schwingung, so wie das Herz bebt, wenn wir etwas Schönes oder Hässliches sehen. Seele meint eine nicht zu benennende Tiefe des Fühlens. Mit Herz und Geist allen Dingen zugetan sein und auf sie eingehen. Und darin liegt zugleich eine Sehnsucht, uns mit den Dingen zu vereinigen. Die Sehnsucht nach dem teilnehmenden Bewusstsein, das es im Mittelalter gab. So nämlich erkennen wir das Wesen der Dinge, wenn die Seele in uns im Einklang ist mit der Seele der Dinge. Lebendige, mitfühlende, energiegeladene Bewusstheit. Das ist der gemeinsame Nenner aller Überlieferungen, die alle auf ihre je eigene Weise von unsichtbaren, aber erfahrbaren Wesen sprechen. Die Geschichten erzählen auch, wie die Menschen mit den lebendigen Mustern dieser Bewusstheit kommunizieren oder tanzen. Ich bin in diesem Brief besonders auf die mittelalterliche Tradition eingegangen, weil sie uns besonders nahe steht und auch in unserer Zeit gleich unter der Oberfläche der Modernität zu finden ist. Vergessen wir nicht, dass alle diese Wesen, auch die Feen oder Engel des Mittelalters, ganz und gar nicht die netten und harmlosen Gestalten sind, zu denen sie in neuerer Zeit umgedeutet wurden. Sie besaßen, ich sollte wohl sagen besitzen, gewaltige Macht. Wir müssen also nicht unbedingt fremde Länder und Völker besuchen, um die Kraft und Heiligkeit der natürlichen Welt wiederzufinden. Wir müssen nur hier, wo wir sind, unsere Augen, unseren Geist und unser Herz öffnen.